tätig und ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Falls Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit unterbrechen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Frau Doktor, ich bin einverstanden. Aber Oh. Frau Doktor, ich habe große Probleme. Ich kann nicht Luft bekommen. Können Sie Sie können nicht Luft bekommen. Genau. Können Sie mir dringend helfen? Okay. Wir werden jetzt gleich Ihre Sauerstoffsättigung messen und eine Sauerstoffmaske mit Sauerstoffmaske Sauerstoff geben. Okay. Frau Doktor, außerdem habe ich auch Brustschmerzen. Deswegen können Sie mir Haben Sie auch Herzrasen? ja, ich habe auch Herzrasen. Okay. Wir messen jetzt gleich Ihre Vitalparameter und wir führen gleich ein EKG durch. Seit wann haben Sie die Brustschmerzen? Seit einer Stunde habe ich. Seit einer Stunde. Und strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Nein, strahl nicht aus, Frau Doktor. Strahlen nicht aus. Okay, das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen, ein schönes Zeichen. Aber wir werden sowieso auf jeden Fall ein EKG durchführen, Ihre Vitalparameter messen, Sauerstoffsättigung messen, damit wir sicher sein können, ob etwas nicht Schlimmeres, ob etwas nicht Notfälles gibt. Okay. Okay, also. Wir haben alles das gemacht und fühlen Sie sich besser? Ja, Frau Doktor, danke schön. Ich fühle mich ein bisschen besser. Ah, super, okay. Können wir jetzt das Aufnahmegespräch führen, falls Sie Okay. sich besser fühlen? Ja, vielen Dank. Okay, super. Also, zunächst benötige ich Ihre persönlichen Daten. Wie heißen Sie? Ich bin Alfred Pro. Alfred Pro. Pro. Ja. Können Sie Ihren Nachnamen kurz buchstabieren? Okay. Proch. Proch. Pro. Okay, Herr Pro. Wie alt sind Sie? Ich bin 59 Jahre alt. Wie ist Ihre Geburtsdatum? 5. März 1967. 67. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,79 Meter und ich wiege 105 Kilo, Frau Doktor. 105 Kilogramm. Okay. Also, Herr Bruch, Sie haben seit einer Stunde Brustschmerzen ohne Ausstrahlung. Genau. Haben Sie schon vorher unter ähnliche Beschwerden gelitten? Nein, nein, Frau Doktor, ich habe das erste Mal diese Beschwerde. Also erst einmal, sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Ja, das ist plötzlich aufgetreten. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? 7 oder 8, Frau Doktor. 8. Okay, und wie ist es jetzt? Also Sie haben schon gesagt, dass es besser ist, aber also wie würden Sie jetzt Ja, schätzen? zurzeit kann ich 6 sagen, ja. 6 sagen, okay, auf jeden Fall besser. Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben, Herr Bruch? Was meinen Sie, Frau Doktor? Also sind die Schmerzen also stechend, drückend, krampfartig, Ah, bohrend vielleicht? okay, dann stehend, Stehend, manchmal sind manchmal. Stechend. Okay, Sie hatten auch gesagt, dass Sie Luftnot haben. Begleitet der Luftnot den Brustschmerzen oder hatten Sie es schon vorher? Nein, nein, Frau Doktor. Meine Beschwerden haben zusammen begonnen. Okay. Haben Sie auch Herzstolpern, Herzrasen bemerkt? gefühlt, verspürt. Was bemerkt gerade? Ich habe nicht verstanden. Habe nicht gehört. Während die Brustschmerzen aufgetreten haben, hatten Sie auch Herzrasen oder Ja, Herzstolpern bemerkt? genau. Ich habe auch Herzrasen. Und zudem habe ich Husten, Frau Doktor, ja. Sie haben auch Husten. Ist es eine trockene Husten oder mit Auswurf? Ja, das ist trocken, aber ich habe ein paar, zweimal Blut dabei gesehen. Seit wann haben Sie Husten? Seit einer Stunde, Frau Doktor. Seit einer Stunde. Okay, seit auch einer Stunde. Okay, Herr Bruch, haben Sie vielleicht irgendeine Auslöser bemerkt für diese Beschwerden? Ja, Frau Doktor, vor einer Stunde war ich bei der Arbeit und damals bin ich die Treppe steigen. Also Treppe Steigen, ja. ja, steigen, hoch steigen. Also Ja, sind Sie genau. von der Treppe gestürzt? Nein, ich habe keine gestürzt, aber die Beschwerden sind aufgetreten, ja, als ich die Treppe gestiegen bin, ja. Ah, okay. Okay, also kann man sagen, körperliche Belastung. Ja, vielleicht. Ja. Die körperliche Belastung hat diese Beschwerden ausgelöst. Okay. Haben Sie damals während dieser ja, körperliche Belastung auch Schwindel, haben Sie sich auch Schwindel gefühlt? Ja, ich habe auch Schwindel, Herr Doktor. Sind Sie schon mal ohnmächtig geworden? Nein, denke nicht. War es schwarz vor Ihren Augen? Nein, nein. Nein. Okay. Fühlen Sie sich fiebrig, Herr Bruch? Nein, Frau Doktor, ich habe keine Fieber. Also Fieber, Schüttelfrost, Nachschweiß, haben Sie solche Beschwerden nicht? Ich habe keine Nachschweiß, aber Frau Doktor, ich habe bemerkt, dass ich mehrmals mehr schwitze als früher. Also generell oder nur seit einer Stunde Nur schwitzen eine Sie? Stunde, ja, nur eine Stunde. Also schwitzen Sie kalt oder fühlen Sie Hitzegefühl? Ja, Also kalte Schwitze ich habe. okay. Haben Sie noch andere Beschwerden, vielleicht irgendwo anders auch Schmerzen bemerkt? Nein, aber ich bin hier mit meiner Kollegin gekommen und es hat mir gesagt, dass meine Lippen blau geworden sind. Okay. Ist bei Ihnen irgendwelche Herzerkrankung bekannt, Herr Bruch? Frau Doktor, ich habe Bluthochdruck. Okay, seit wie vielen Jahren? Seit 7 Jahren. Und nehmen Sie schon etwas dagegen ein? Ja, ich nehme dagegen Betaloxok ein. Jeden Tag. Beta-Lok-Sok. Wie viel Milligramm wissen Sie die Dosierung? Ja, das ist 25 Milligramm. Nehmen Sie einmal morgens oder abends? Ich nehme nur abends ein. Ist das richtig, Frau Doktor? Also Abends oder morgens nicht, aber wie viel mal Sie täglich einnehmen, ist uns wichtig. Ja, für die Dosierung. Okay. Ja, und ist bei Ihnen noch andere Erkrankungen, Vorerkrankungen bekannt, chronische Erkrankungen? Ja, Frau Doktor, ich habe auch Blutzucker. Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Und was nehmen Sie dagegen ein? Ich nehme Januvia 100 Milligramm ein. Wie bitte? Wie ist der? Ich, Wie ist der Name den okay. Medikamenten? Mit Januvia. Janvier. Mit U. Okay. Also können Sie noch mal aussprechen? Okay, Januvia. Ja. Januvia. Ja, länger. Januvia. Okay. Und wie viel Milligramm, in welchem Dosis ist das? 100 Nidra. Wie viel mal nehmen Sie täglich? Nur morgens nehme ich ein. Okay. Noch welche Erkrankungen seien noch welche Erkrankungen bekannt? Nein, Frau Doktor. Also, okay. Ich möchte noch ein paar Fragen fragen. Herr Bruch, haben Sie auch ein Engegefühl bemerkt, verspürt? Nein, Frau Doktor, ich habe kein Engegefühl. Haben Sie an ihren Füßen oder also an ihren Beinen oder Arme, also Lähmungen, Kribbeln bemerkt. Frau Doktor, Kraftverlust vielleicht. seit einer Stunde habe ich keine Veränderung, aber vor 4 Wochen habe ich eine Operation ge gehabt, aufgrund einer gebrochenen Bein, ja. Deswegen habe ich dort ein bisschen Schwellung, aber das ist nichts Neues. Okay, also Sie haben am Bein eine Schwellung aufgrund der Operation und okay, also wo ist es ganz genau gebrochen? Also welche Bein, Unterschenkel oder Oberschenkel? Ja, rechte Unterschenkel, ja. Rechte Unterschenkel aufgrund von einem Unfall, also hatten Ja, Frau Doktor, damals habe ich einen Radunfall gehabt. Und meine rechte Unterschenkel hat gebrochen. okay, es tut mir leid zu hören. Dankeschön. Außer Schwellung sind sie aber gut. Ja, Okay, oh. Ja, fühlen Sie sich gut. Okay, also die Schwellungen sind ganz normal und im Laufe der Zeit werden die auch weggehen. Aber jetzt seit einer Stunde haben Sie außer dieser Schwellung vielleicht Kribbeln, Lähmungen, Kraftverlust, Muskelschwäche bemerkt an Ihren Beinen oder Arme? Nein, nein. Nein. Okay. Ist bei Ihnen noch andere Operationen durchgeführt worden? Nein, Frau Doktor. Außer diese Knochenbruch? Nein. Okay. Und außer die Belokzug und Januvia, nehmen Sie noch andere weitere Medikamente regelmäßig ein? Ich nehme nichts an, keine andere Medikamente, aber ich benutze eine Salbe, diese Wunde, für diese Wunde. Okay, für Ihre Operation Wunde. Ja, genau. Okay, ist bei Ihnen Allergien bekannt, Herr Broch? Nein, Frau Doktor, ich habe keine Allergie. Okay, rauchen Sie, Herr Broch? Ja, Frau Doktor, ich rauche. Leider und. Leider. Und ich rauche circa 35 Zigaretten täglich. 35. Okay. Seit wie vielen Jahren? Circa 30 Jahren Produktion, ja. Ist schon seit lange her. Okay, und trinken Sie Alkohol? Ja, aber nur am Wochenende trinke ich. Manchmal zwei Flaschen Bier. Bier, Bier, Bier, okay, Flaschen Bier, okay. Herr Proch, ich muss noch eine Frage vorstellen, aber verstehen Sie es bitte nicht, nehmen Sie es bitte nicht persönlich an. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein, nein, nein, Produktor, Ah, super. niemals. Treiben Sie Sport, Herr Proch? Leider. Sie treiben keine. Okay, sind Sie schon vollständig geimpft? Ja, Frau Doktor. Ja. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, nein. Nein, super. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Also bekannte chronische Erkrankungen an Ihrer Vater, Mutter, falls Sie haben Geschwister? Ja, Frau Doktor, mein Vater ist aufgrund Herzinfarkt gestorben. Ach so, es tut mir leid zu hören. Okay, Wie schön. alt war er? Damals war er 79 Jahre alt, ja. 79. Okay. Und meine Mutter leidet an Blutgerinnsel, ja, im Bein. Gut, Gänse im Bein. Blutgerinnsel, ja. Okay, also leider sie nur hat sie nur einmal gelitten oder mehrmals? Wissen Sie, hat sie eine Blutgerinnungsstörung oder war es aufgrund vielleicht einem Medikament oder vielleicht Rauchen, vielleicht Unbeweglichkeit? Ich weiß nicht, Frau Doktor, warum diese Erkrankung verursacht, aber meine Mutter hat vielmal diese Probleme erlebt. Aha, okay. Und Bitte. wie alt war sie, als sie am ersten Mal gelitten erlebt habe? Wissen Sie das? Nein, Frau Doktor, leider Vielleicht nicht. ungefähr, also 40er Jahre, 60, 50er Jahre, was können Sie sagen? Ja, vielleicht ungefähr war sie 60 Jahre, ne, alt. 60 Jahre. Aber Okay. ungefähr, Frau Doktor, ich weiß Ja, nicht. und in 60er Jahren hat sie am ersten Mal erlebt. Okay, dann können wir eine Blutgerinnungsstörung Okay. ausschließen. Haben Sie Geschwister? Nein, Frau Doktor, ich habe keine Geschwister. Also, okay. Wie ist Ihr Familienstand, Herr Proch? Ja, ich bin verheiratet. Aha, okay. Sie leben mit Ihrer Familie zusammen. Genau. Haben Sie auch Kinder? Ja, Frau Doktor, wir haben drei Kinder. Drei Kinder, sind alle gesund? Ja. Okay. Sie haben schon gesagt, dass Sie in Baustelle arbeiten. Was machen Sie dort genau? Baustelle? Habe nicht gesagt, Frau Doktor. Ich arbeite in eine Autoverkauferfirma. Ach so, okay. Warum habe ich so gedacht, weiß ich nicht. okay, also sind Sie Büroangestellte oder? Ja, man kann sagen. Oder machen Sie eine belastbare Ka Nein, Arbeit? nein, meine Arbeit ist nicht belastbar. Okay. Ich kümmere mich Kunden. Um Kunden. Okay, also Sie arbeiten sowieso, also Sie arbeiten schon im Büro. Ja, man kann sagen. Okay, ich habe auch, dies waren meine Fragen. Jetzt erstmalige Fragen. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Nein, Frau Doktor, aber ich habe Angst, vielleicht ich kann wie mein Vater Herzinfarkt erleben. Ja, das kann leider sein, aber jetzt an diese erste Stelle kümmern Sie sich nicht darum. Wir haben schon unsere erstmalige Therapien durchgeführt und mit den weiteren Therapien werden wir feststellen, ob es eine Herzkrankheit zu tun hat oder nicht. Also falls es auch wie Ihre Vater eine Herzkrankheit ist, also machen wir alles, was in unserer Macht steht, okay? Machen Sie sich erst jetzt keine Sorgen, beruhigen Sie sich und wir sind für Sie da. Herr Bruch, also ich muss jetzt kurz zu meinem Oberarzt, aber ich möchte noch ein paar Fragen. Wie ist Ihr Appetit? Seit einer Stunde habe ich keinen Appetit, Frau Doktor. Aber Aber generell normal. normal, ja. Okay, haben Sie in letzter Zeit ungewollt Gewichtsverlust? Nein, ich habe nicht bemerkt. Okay, und wie ist Ihr Schlaf? Normalerweise kann ich ganz, ganz gut schlafen. Okay, das waren nur kurze Fragen. Und ja, beruhigen Sie sich jetzt. Und ich komme gleich wieder zurück, Okay, Frau nachdem ich Doktor. meine Oberarzt Bescheid gegeben habe. Ja, Okay. bitte. Frau Doktor, soll ich im Wartezimmer warten? Nein, Sie sind jetzt auf der Liege und Sie haben eine Sauerstoffmaske und Sie können sich hier ruhig beruhigen, Okay, liegen thank lassen, okay? you. Okay. Okay, falls Sie etwas möchten, können Sie den Schwester be Bescheid geben. Okay, dann bitte. Ja, ich komme gleich wieder zurück. Ja. Evet. Sorusu olan var mı? Hatip abi. Atıf abiye dün aynı vakayı yaptım. evet, o yüzden ben konuk ne diyorlar? Konuk seyirci mi diyorlardı? Konuk seyirci olarak pardon. Vardır belki, yani sorulmamış bir soru vardır. Yani çok bir şeylerle uğraştığım için çok dinleyemedim ya. Tamam. Son 2 gün Zehra Hoca'yı yormayayım. Ferhat abi bir şey herhalde. Ya. Haben Sie Bewegungsprobleme seit 4 Wochen nach der Operation? Oder wie viele Tage sind Sie nicht bewegen oder bettbleiben? Ja, Herr Doktor, gute Frage. Nach der Operation musste ich eine Woche im Krankenhaus bleiben und noch andere Woche, ja, zu Hause im Bett bleiben. Aha, okay. Also seit wann arbeiten Sie? Angefangen zu arbeiten? Seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen. Ja. Okay, Sie haben eine Woche im Krankenhaus geblieben und eine Woche zu Hause. Ja, okay. Okay, jetzt, okay, beim. Nehmen Ja. Sie regelmäßig Aspirin oder? Nein, Herr Doktor. Niemals wird hat mir verschreiben. Okay. Herr Bruch, haben Sie an der geschwollenen Bein auch Überwärmungen oder Farbeveränderungen bemerkt? Nein, Frau Doktor. Ich habe keine neue Änderung bemerkt. Wie ich gesagt, nach der Operation habe ich eine Wunde und kleine Wunde. Das ist ein bisschen, das ist über ein bisschen Schwellung und Rötung, aber sehr klein. Und Also ich es gibt da, schon eine Rötung, eine neue Rötung oder? nein, nein, nach der Operation habe ich das. Ne? Okay. Ist es eine schmerzhafte Schwellung? Ist es schmerzhaft oder? Das ist sehr leichte Schmerzen. Das ist leichte Schmerzen. Vielleicht ich kann Operationlar besagen, ja. Ab. Okay. Ich vermute, dass Sie nach der Operation eine Analgetikum benutzen. Ah, ja, Sie haben. Während die Analgetikum nehmen Sie regelmäßig Magenschutzmittel? Nein, Herr Doktor. Ich nehme nicht regelmäßig ein. Wenn ich brauche, dann nehme ich. Okay. Noch andere Fragen? Aklımdayken Hatice Hocam şeyi söyleyeyim de Zalbe kullanırken Benutsun değil de Auftragen fiilini kullanırsan İhtiyage ya İhtiyage Zalbe al. Ya Benutsun yani bir şey kullanmak ama hani şey için Zalbe için hani o tarz kremler için Auftragen fiili var. Tamam, aftrak. Teşekkür ederim. Bir de şey için Zehra İhabe Einpaar Fragen öyle bir şey söyledin. O da Stellen diyeceksin. Ich möchte ein Vorstellen dedim, değil mi? Yok. Bir kez de Fragen dedin. Ich möchte Einpaar Fragen dedin. Einpaar Fragen olacak orası. Aa, okey. Fragen'ı hiç Stellen'i hiç söylemedim. Evet. Anladım. Soru. Soru çok önemli mi? Ağrınız nefes alırken mi oluyor? Yani Verirken mi oluyor? ağrıya bağımlı bir şeyse yani nefes herhangi bir şeyden bağımsızsa daha çok miyokard infarktüs düşünülüyor. Ama işte aynı atmın AUS atmanla ilişkiliyse daha çok emboli düşünülüyor diye biliyorum yani. Tam o konu. Bence aynı Bu. atmın ben de şu Buyurun. yani çok net hatırlamıyorum ama aynı atmın da ağır olursa pnömoniden şüpheleniyoruz. Evet, sizin dediğiniz gibi devamlı olursa kalp ama AUS atmındaki ağrı bende çok yer oturmadı, bilmiyorum. O yüzden sordum. Ama doğru bir aşağı yukarı. Bu angina pectoris mi? Bu Yani aslında emboli hocam. Bunun ne emboli? anladım. Evet, emboli Hocam angina pectoris için şey olması gerekiyor. Bruce Schmerz'ını Yayın. çok tipik yayılan Evet. ve hani aynı atmunka değil de hani şey belastung veya başka bir durumda da orada ağrısının olması gerekiyor hocam. Ya bizim fallerde yok da yani benim elimdeki fallerde emboli yok da o yüzden açıkçası Hocam aklıma geldi ama dedim ki değildir. Çünkü bizim fallerde yok. bizim fallerde sana listeyi atmışımdır. 83 tane benim yazmadıklarımla beraber 83 tane benim şu an hani not aldığım vaka var. Çıkmış, kesin çıkmış. Ama mesela 60 tanesini falan düzenlemiş arkadaşlar. Ama diğerlerine ulaşamamışlar. Anladım. Niye? Çünkü mesela kalanların çoğu bilgi vermiyor. Mesela dün sen romatoid artritten bahsettin ya, bir arkadaş girmiş. Romatoid fibe, o da romatoid artist. Bunu kimse bilmiyor ya. Grupta mesela, gruplara baktım, hiç kimse haberi yok. Ve bu arkadaşın kaldığından da kimsenin haberi yok mesela. Kalan arkadaşların çoğu bilgi vermiyor ve genelde kötü vakalar oluyor bunlar. Yani kötü vakalardan daha çok insanlar kalıyor. Güzel vakalardan zaten insanlar daha rahat geçtiği için, ezber olduğu için daha rahat geçiyorlar. O yüzden sen şeye takılma. Ne derler? Tanıya Fallere. takılma. Evet. Tam anladım. Yani demek istediğinizi anladım. İşte ama şey, en başta böyle kafamda bir tanı oluşunca tabii soruları da ona göre biliyorsam eğer kafamda şekillendire biliyorum. Öyle. Hocam, Blue Gerinung'u sen dışlamak için uğraştın mı uğraştın? Emma'yı dışlamak için uğraştın mı uğraştın? Önemli olan ikisini de yaptın. Ha, sen onu şey yaparken Emma değil de Blue Gerinung çıktı. Olabilir. Evet. Yani sen o Evet. cümleyi kullandın mı kullandın? Oberhasarsta sunarken de Blue Gerinung'u sundun mu? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Ya Evet. bu vakaya MI desen kalmazsın, çünkü zaten ayrı tanılar içinde MI olacak bu vakan. Yani bu vakada eğer ki yani emboli anamnezini atlasaydın, yani son dönemde işte hareketsiz kaldınız mı ya da uzun seyahat yapmak zorunda kaldınız mı, bacağınızda şişlik, kızarıklık, işte Atladım. Onu atladım. Onu Ferhat Bey sordu ya. Ferhat Bey sonra şey yaptı. o kısmı atlarsan, yani lungun emboliğinin predispozon faktörlerini atlarsan, o zaman evet, onu sorgulamadığın için kalırsın. Ama yani bu vakaya sen her şeyi sorgulayıp da sana ayrıca tanıdaki soruları sorup sonra ya akut MI desen kalmazsın. Çünkü zaten akut MI'ın ayrıca tanı içerisinde pulmoner emboli de var yani. Dolayısıyla ama söylediğim gibi, yani bu şey faktörleri, kolaylaştırıcı faktörleri ya da risk faktörlerini sorgulamazsan, o zaman maalesef kalırsın. Tanıdan değil de sorular, gerekli olan soruları sormadığın için kalırsın. Anladım. Doğru ya, evet. Onu önem veriyorlar zaten. Ya şimdi şöyle, Ayrıntılı bir şekilde sormak gerekiyor. protokollerdeki MI tablosu genelde klasik, yani hani işte Drucken olacak, işte yayılım olacak, bir de işte bulantı kusması olacak, çok şiddetli olacak. Pulmoner embolide de şiddetli olur ağrı, ama pulmoner embolide de yayılmıyor ağrı, yani o ne, Ausstrahlung oluyor. O yüzden MI'dan biraz uzaklaşıp acaba işte göğüste başka ağrı yapan bir şey ne olabilir, travma olabilir, belki hasta düşmüştür, işte pneumotoraks olabilir ya da pulmoner. Ya pulmoner emboli olduğu belli zaten baştan hastada. Yani oraya doğru vakanın gittiği, birazcık da vakayı hissetmen lazım. Acaba hasta hangi tarafa doğru yönelecek diye sorularını da ona göre sorman Çok gerekiyor. çok iyi hissettim. Başta böyle telaşlıyım işte nefes alamıyorum falan deyince ben orada böyle bir heyecan yaptım. Sonra geri kalan da öyle bir heyecanla ilerledi. Acele acele acele acele acele sakin sakin değildim. Yani her zaman yani daha öncekiler gibi. Evet, daha öncekiler kadar. Bence bir şey söyleyebilir miyim? Ki abi. Buyurun. Hastayı görür görmez hani hemen müdahale ettiniz ya. Herhangi bir müdahaleden önce mutlaka ismini sormak lazım diye düşünüyorum. Ha, tabii ki. Kayıtlara Ha, geçmesi için. evet. Evet. En azından ismini sorup sonra işlemler yapmak lazım. Doğru. Çok doğru. Evet, onu atladım. İsmini soracaksın. Bir de annem şeyi var mı, alerjisi var mı herhangi bir ilaca karşı? Onu muhakkak soracaksın, sonra müdahalede bulunacaksın. Yani herhangi bir ilaca karşı Yunus abi, alerjiniz var senin mı? bu mesajlarına hayranım. Kim bu yani, yazan kim bunu? Hangi konu bu? Yani hepsini yaparım diyen kişi kim? Yani birazcık altına bir not atsan, biz de böyle bilmece gibi çözmeye çalışmasak. Ne abi? Pardon abi, yanlış başka şeyi mesajı açtım. Yanlış tarafa şey geldi. Özür dilerim. Sesini açık Tamam. unuttuğumu unutmuşum. Tamam abi. Çok çok özür dilerim. Kusura bakmayın, araya karıştım. Ya ben de mesajları okuyorum, Ferhat abinin yazdığı mesajları. Evet. Tamam. Hazırsan. Ya bunlar şimdi simülasyonda bunları yapmamış olman ölümcül bir şey değil, ama sınavda pulmoner emboli çıktığı zaman nasıl davranacağını öğrenmen gerekiyor. Çünkü Evet. söylediği gibi yani kalanlar genelde zaten ilk kez gelen vakalarla kalıyorlar ya da çok nadir çıkıp pat diye gelen vakalardan kalıyorlar. Diğerlerini zaten biliniyor. Protokoller de var, ne yapman gerektiği. Sınavı geçiren tavsiyeler bile var yani. Şunu yaparsanız sınavı geçersiniz falan diye. Ama nadir böyle hiç gelmeyen vakalar pat diye gelirse ona da hazırlıklı olman lazım yani. Evet, yani şu acil durumda mesela önce isim sonra ilaç alerjisi mutlaka sormak mesela onu not aldım zaten şey yapacağım inşallah. Gelirse öyle bir şey inşallah o tepkimi veririm. Şey yapıp evet Fortune'a başlayabiliriz. Tam Zamanı bu herhalde. dakika kendi kendine ilerliyor zaten. Onu Kemal abi açmıştı, onu kapatalım Saati zaten. değiştiriyorum hocalarım. Saati Ha, değiştiriyorum ben. burada mıydınız daha Evet. baş? Şimdi gelmiştim, hemen değiştiriyorum, müsaade. Karşıya da Ben 15 dakika değil mi? Karşıya da 15 dakika herhalde. Bizde Stuttgart'ta yani 15 dakikaydı. bizde Siz kaç 20 dakika dakika normal? diye biliyorum. 20 dakika diye biliyorum ama 15 Okey. dakika ayarlarsanız daha iyi olur hocam. Yani normalde kaç dakika ayarlıyorsanız öyle ayarlayayım. Yani ben de 20 dakika diye biliyorum ama Okey, otomatik 20 yapmayın. dakika ayarlıyorum. Nasıl isterseniz. Sorun yok. Buyurun. Tamam, 15 dakika. Hallo, schönen guten Tag, Herr Doktor Oberarzt. Ich habe eine neuen Patienten aufgenommen und ich würde ihn gerne vorstellen, falls Sie Zeit haben. Ja, natürlich. Der 59-jährige Herr Alfred Bruch ist 1,79 Meter groß und wiegt 105 Kilogramm. Herr Bruch stellte sich heute bei uns wegen seit einer Stunde bestehenden erstmaligen stechenden plötzlich auftretenden Brustschmerzen, Thoraxschmerzen ohne Ausstrahlung vor. Die Schmerzen liegen bei 8 von 10 auf einer Schmerzskala. Und es gebe als Auslöser körperliche Belastung. Haben Sie schon etwas dagegen gemacht? Ja, wir haben, ja, ich habe schon den Patienten, also die Vitalparameter gemessen, monitorisiert und Sauerstoff gegeben. Ja, Sauerstoff Und geben. ja. Haben Sie schon Blut abgenommen, EKG geschrieben? Ja, EKG haben wir schon gemacht. Wir haben schon den Patienten monitorisiert. Einen Eingang haben wir auch schon eingelegt und Blut haben wir auch abgenommen. Ja, okay. Ja. Was meinen Sie mit Vitalparameter? Welche Parameter haben Sie schon kontrolliert? Also den Puls, den Blutdruck, Puls, und Fieber und Sauerstoffsättigung. Ja, okay. Danke schön. Haben Sie schon etwas dagegen gegeben? Irgendwelche Medikamente? Okay. Also wir haben Blut abgenommen, D-Dimer hat sich erhöht und deswegen haben wir Heparin eingegeben. Okay. Heparin verabreicht. Ah, okay, gut. Gut gemacht. Weitermachen. Und leidet er unter Tussis? Ja, er leide seit einer Stunde unter Blutgetusis. Blutgetusis, okay. Ja, Blutgetusis. Und ja. Weitermachen bitte. Ja, zudem Thoraxschmerzen begleite Dyspnoe, wie ich schon gesagt habe, blutige Tussis, Tachykardie, Palpitationen, also Schwindel, Kälteschwitze und blaue Lippen. Blaue Lippe. Ja, blaue Lippe. Also er sei von seinen Kollegen hierher gebracht worden. Ja, die Kollegen haben ihm gesagt, dass seine Lippen blau sind. Okay. Und Ist ihm schwindelig geworden? ja, er sei schwindelig geworden. Schwindelig. Ja, Ja. gut. Und außer seit einer Stunde bestehende Inappetenz ist die vegetative Anamnese unauffällig. Ja. Ja. Gibt es bestimmte Auslöser oder ist noch? Ja, körperliche Belastung. Während er die Treppen aufsteige, haben die Beschwerden aufgetreten. Ist er länger immobil, lange Reise, Betrüge oder? Ja, er sei vor 4 Wochen aufgrund von rechten Unterschenkelfraktur operiert worden. Ah. Deswegen sei er. Risiko. Wie bitte? Ja. Das ist sehr, sehr wichtiger Risikofaktor. Ja, auch die Fraktur, und wegen dieser Operation sei er eine Woche lang stationär aufgenommen und eine Woche lang zu Hause im Bettruhe. War er im Bettruhe? Hatte Patienten Antikoagulantherapie eingenommen nach der Entlassung? Also besonders danach habe ich nicht gefragt, aber außer die Medikamente, die er wegen seiner chronischen Erkrankungen einnehme, und nur eine Salbe, habe er nichts weiteres eingegeben. Okay, hat er Schmerzen oder Schwellungen in den Beinen? Also sehr leicht, er habe Schwellungen, aber sehr leichte Schmerzen, und keine Überwärmung, keine Color und keine Rubor. Ah, Es besteht keine Color und Rubor. okay, gibt es andere bestimmte Auffälligkeiten in Vorgeschichte? Ja. Also als Vorerkrankungen leidet er an arterielle Hypertonie seit 7 Jahren, und er nimmt dagegen Betaloxog 25 Milligramm einmal abends, und er leidet auch an Diabetes mellitus seit 2 Jahren. Ist der Blutdruck gut eingestellt? Ich denke schon, aber besonders habe ich nicht gefragt. Das kann ich während der körperlichen Untersuchung fragen. Ja, okay. Gut angestellt. Noch andere Krankheiten? Ja, er leidet auch an Diabetes mellitus seit 2 Jahren, und er nehme dagegen Januvia 100 Milligramm einmal morgens. Ja, also beide chronische Krankheiten sind Risikofaktoren für eine Gerinnungsstörung. Ja, gut. Also nicht direkt, aber indirekt schon. Ja, Allergien. Es seien keine Allergien bekannt, aber er rauche seit 30 Jahren 35 Zigaretten pro Tag. Also, ja. Gibt es in Seine Familie Gerinnungsstörungen. Ja, seine Mutter habe in ihren 60er Jahren an eine, also an eine TVT gelitten. Also ich habe TVT gedacht, Ja. nach den Angaben Da. in 60er Jahren. Ja. Und seine Vater und ja, seine Vater sei im Alter von 79 Jahren an Myokardinfarktus gestorben. Okay. Ja. Und sozial Anamnese, gibt es irgendwelche Auffälligkeit? Nein, es gäbe keine. Er sei verheiratet, lebe mit seiner Familie zusammen, habe drei gesunde Kinder und arbeite als Büroangestellter. Büroangestellte. Ja. Okay. Und seit wann ist der Patientin unarbeitsfähig? Seit wann? Danach habe ich. Seit 2 Wochen arbeite er. Ah. Nach dem Operation. Operation. Nach dem Operation, seit 2 Wochen ist er In ja, Betrug. arbeitsfähig. Okay, und wie würden Sie vorgehen? Also, wir haben schon den Patienten Vitalparametern gemessen und wir haben schon wir müssen den Lungen und den Herz noch abhören. Wir haben schon also Blut abgenommen und die Gerinnungsfaktoren bestimmt und man kann auch eine Blutbild und den Entzündungsparametern auch kontrollieren. Ja, wir haben schon den Patienten monitorisiert. Okay. Wir können auch ein Röntgen-Thorax durchführen. Okay, welche Arbeitsdiagnose haben Sie? Also die Anamneseangaben deuten am ehesten auf eine Lungenembolie Ja, gut. Und an. Differentialdiagnostik? Also als Differentialdiagnostik kommen eine Myokardinfarkt und Pneumonie, vielleicht Pneumothorax in Betracht. Okay, welche Parameter oder welche Laborparameter würden Sie bestimmen lassen? Also, okay, im Blut, Ja. Laborparameter. D-Dimer, um den Gut. Gerinnungs zu schärfen und die anderen Gerinnungsfaktoren INR. Und um eine Herzkrankheit auszuschließen, muss man Troponin, CKMB, auch bestimmen. Ja, gut. Ja, um eine Pneumonie auszuschließen, müssen wir die Entzündungsparameter bestimmen. Ja, die kommen jetzt. Die fällen Okay. jetzt ein in Und erster Linie. Wie bitte? bildgebendes Verfahren. Also Röntgenthorax, EKG und Echokardiographie und ja, Duplex-Sonographie an den geschwollenen Beinen. Okay, Echokardiographie. Ja, Echokardiographie und ja, ein Duplex-Sonographie auch wäre Und gut. gut. Und Therapie. Also als Therapie würde ich gerinnungslösende Therapie durchführen mit Heparin. Welche Medikamente oder welche Therapie würden Sie sofort einleiten? Sofort, also Heparin. Gut, ja, Ja, gut. Heparin. Muss man direkt Heparin einleiten. Ja. Also Okay. nur Heparin würde reichen, denke ich. Ja. Okay. Und Okay. Heparin sonra. Ja, und nach der Entlassung als vorbeugende Therapie vielleicht Aspirin oder Clopidogrel Gut. oder beide zusammen. Was ist der Goldstandard zur Diagnosestellung der Lungenembolie? Goldstandard CT, Thorax-CT. Angiografie. CT. Ja, Thorax-CT-Angiografie. Thorax-CT-Angiografie. Ja, gut. Ja, okay. Okay. Sie haben schon erklärt, aber ich möchte noch mal hören. Was ist die wichtigste Sofortmaßnahme? In die Notaufnahme. Ach so, Ja. okay. Also bei dieser Patient oder generell? Also natürlich bei dieser Patient. Bei dies, generell, Generell. wenn Sie eine Verdachtdiagnose auf Pulmonalembolie haben, was ist die wichtigste Sofortmaßnahme? Okay, also wir müssen erst den Patienten monitorisieren und die Sauerstoff messen. Die Vitalparameter müssen wir gleichzeitig messen, einen Zugang einlegen, ein Blut abnehmen und auch Blutgasanalyse machen. Und ja, nach dem Blutabnehmung, falls wir den also Gerinnungsstörung festgestellt haben, gleichzeitig mit Therapie anfangen. Ja. Würden Sie diesen Patienten stationäre Aufnahme empfehlen? Ja, stationär würde ich Vielleicht einnehmen. Intensivstation. Ja, Gut. Intensivstation. Okay. Sauerstoffsättigung überprüfen und EKG schreiben. Ja, das ja, sind wichtig und haben wir schon gemacht. Ja, diğer şeyleri sormaya gerek yok. Hastada pulmoner emboli düşün ya da MI düşündün. Hemen hastayı monitörize ediyorsun. Mutlu kalkan kim ya? Hemen hastayı monitörize ediyorsun. IV Sugan koyuyorsun. Legen. Vital parametre kontrol ediyorsun. Pulmoner emboli için hemen antikoagülan tedavi başlıyorsun. Eğer şüphelenmişsen heparin intravenöz. Şeyden önce mi? Hemen Yani kan sonucu şüphelen. gelmeden önce hemen. Yani şüphelen şüphelenmez. Hep şöyle diyebilirsin hastaya. Sie bekommen jetzt Sauerstoff und gegebenenfalls falls eine blutverdünnende Therapie diyebilirsin. Yani niye böyle bir şey söyledin derlerse pulmoner emboli düşünmüştüm. O zaman işte heparin başlayacaktım ama değilmiş diyebilirsin sınavın sonunda. Yani hani size blut ferdünle terapi başlayacağız ya da işte sonuçlara göre size Ergebnis Köntemvia aynı blut ferdünle terapi einleiten diye de söyleyebilirsin ama orada hani pulmoner emboli düşündün, monitöze ettin, hastaya Zugang koydun ve sonra da hastaya dedin ki eğer sizin pulmoner emboliniz varsa biz size heparin başlayacağız. Bu şu yani hani senin o acil hastayla baş edebileceğini gösterir. Yani orada o mesajı verir. Ya evet ya bu pulmoner emboli geldiğinde heparin vereceğini biliyor. Mesaj verir. Tekrar sana sormazlar yani hani niye heparin ya da işte heparin vermen gerekiyordu falan filan demezler. Yani MI'da da monoterapi biliyorsun yani monoha Evet. terapi. Ona biraz benziyor. Anladım, EKG anladım. zaten çekeceksin. İşte sen hani zamanını iyi kullanıyorsun çünkü dille ilgili bir sorunun yok. Hızlıca şunu bile söyleyebilirsin hastaya yani ich werde Ihnen Blut abnehmen ein paar Lipo-Parameter zu kontrollieren. Ich meine damit dedima, troponin gibi de söyleyebilirsin yani orada. Ya da hiç girmeden bir işte size kan alacağım ve birkaç tane laboratuvar parametresi var, onları kontrol edeceğim de diyebilirsin. Çünkü orada hani IV zugak yapıyorsun, kan alıyorsun, sonucunu da hastaya söyle. Yani niye kan aldığını da açıklamış olursun kısaca. Tamam. Eğer çok vaktin kalırsa kısa bir özet yap. Dün şeyin söylediği gibi, Alp hocanın Evet. dediği gibi. Yani vaktin kaldı. İhmet'te nohma bir de Hall'un işte der. Evet, bu özeti yaparken de orada mesela dün bir tane soru gelmemişti aklıma. Sonra başka arkadaş sordu. Evet. Özet yaparken de o da aklıma gelebilirdi. Hatalıysam düzeltirsiniz falan diye. Hani Evet. ben sınavda yaptım yani düzeltmedi. Hepsine okey dedi ama hani vaktin kalırsa öyle kullan. Hani boş boş birbirinize bakmayın şeyle püriferle yani. Şimdi bitti ben ne yapacağım falan. Hastayla tamam. Orada öyle olsun evet. Heparin Zofort dedik. Şeyler yani o zaten riziko faktörleri sana soracaklardır büyük ihtimalle. Eğer hani riziko faktörler ne işte immobil olması, ameliyat geçirmiş olması, ailede hikayesinin olması, diyabeti olması bunlar zaten riziko Sigara faktörleri. içiyor olması da siz evet burada riziko faktörü olarak ilk önce aile hikayesi ve sigarayı sormuştunuz değil mi? Ben ilk önce şeyi yaptım da hemen. Şeyi sorabilirler. İşte trombozun 3 tane riziko faktörü işte Recording in konuşun progress. da konuştuk. Dedirmeyeli konuştuk abi. İşte endotel zararı, kanın yavaşlaması ve koagülopati, trombozun 3 temel ne diyelim? Basis grundu. Bunu da sorabilir. Yani bir tromboz oluşuyorsa bunun için ne gerekiyor? Ya damar endoteli zarar görmüş olacak. Aynı zamanda dur bluting sorunu olacak. Orada yavaşlayacak kan. Bir de koagülopati yani kanama diyatezi sorunu olacak yani. Bunları da açık bilmelisin. Yani onu TFAVT'yi de zaten öğrenmişsindir onlar yani. Diye düşünüyoruz. Yani evet tefat şeyine bakmıştım da vakasına. Tamam bunları ben yine toparlarım inşallah kafamda. Tamamdır. Ben bir şeyler sorabilir miyim? Ekleme değil de. Tabii Evet. tabii. Şimdi tansiyonu iyi ayarlanmış mı diye sordunuz. Bunu sormamız gerekiyor mu? Şekeri tansiyonu var. Ya da düzenli olarak doktorunuzu ziyaret ediyor musunuz diye sormamız yeterli mi bu konuda? Yani tanıya göre değişiyor. Eğer ki bu hastada pulmoner emboli düşünüyorsa yani emboli riski açısından sormak gerekiyor. Ama hastada sormak yok. Yani sadece hastanız aile hekimine düzenli gidiyor musunuz diye sorup bırakabilirsiniz. Ama hani siz prognozda veya riziko faktörde önemli olduğunu düşündüğünüz zaman sorsanız iyi olur. Tamam. İkinci şeyim, şimdi ben heart rahatsızlığım var dedim. Bu taşıyıcı kalbi diye biliyorum. Ya Zehra hocam sen ya da Hatip hocam biraz daha palpitasyon da söyledi. Sen de bugün söyledin. Bir söyleyebilir miyiz bunun palpitasyon da var diyebilir miyiz? Büyük bir Söyle. hata olur mu? Yok yok. Tamam. Şimdi heart rhythm taşikardi zaten o şey yani çarpıntı onu biliyoruz. Heart stolpan da palpitasyonda böyle şey hani kalbin böyle daha belirgin atması, hızdan ziyade daha belirgin Evet. atması şeklinde ben hani öğrenmiştim. Çarpıntı gibi yani palpitasyon daha çok çarpıntı tarzında yani hastanın bir anda bu şeyi hissetmesi hani Kalp çarpıntısını mı hissetmesi? onu hissetmesi palpitasyon yani Hızlı bazen değil ama kuvvetli hissetmesi palpitasyon. Ama evet sunarken hani yani gerekiyor bilmiyorum önemli mi bu hani söylemedim ama hani çok önemli yok onu yok merak ya takikardi derseniz de olur orada çok sorun değil yani. Bir, iki, üçüncü sorum. Şimdi tansiyon ilacı ben daha önceki vakalarda okuduğum zaman görmüştüm. Yazmışlar bilmiyorum çok mu önemli. Ya işte akşam alıyorum, akşam alınmaz, sabah alması lazım. İşte bu konuda uyarın falan demişlerdi. Ben de o yüzden birkaç kez soruyorum. Bilmiyorum yine önemli mi bu? Hani tansiyon ilacını sabah almak gerekiyor. Yoksa akşam tuvalete çıkartır, uykunuzun kalitesini bozar gibi. Bunun üstüne durmuşlar. Ha, Zehra Hocam senin için çok sorun değil belki bu ama bilmiyorum. Böyle Ya bir detayın üstüne durulur mu? yani bilmiyorsanız obeasma soracağım diyebilirsiniz bunu. Ama hani var tiroid ilaçları sabah alınıyor. Bazı hipotiroid ilaçları hipertansiyon ilaçları sabah da alınıyor, akşam da alınıyor. Yani biliyorsanız kesin söyleyin. Bilmiyorsanız obeasma soracağım. Tamam. Sonra daha detaylı bilgi verebilirim diyebilirsiniz yani. Tamam. Tansiyon Ben ilacı bir eğer diüretikliyse, diüretikli bir tansiyon ilacı alıyorsa o zaman akşam alması niktüriye yol açabilir. O ilaca bağlı tabii. Tamam. Ben de Bildiğim şey okumuştum. Çok pardon. Bu hidroklorotiazit bu diüretik miydi? evet, diüretik. Tansiyon düşürücü, evet. Yani tansiyon düşürücü de hani diyuretik etkisiyle mi, diyörez etkisiyle mi diye emin değilim şu anda. Bu ilaç şey yapıyormuş, sabah baş ağrısı yapıyormuş. Bizde bir vakada vardı yani o hastanın sabah baş ağrısı var. İşte Atkeşbrecht'te neden baş ağrısı var diye sorduklarında işte akşam hidroklorotiazid alıyor. O da sabah baş ağrısına sebep oluyor falan gibisinden bir cevap vardı. Şimdi böyle şey yapınca o da aklıma geldi, paylaşayım dedim. Komisyonda bazen bir şey de öğretmek için de ek bilgi verebiliyorlar. Yani Hayko Hoca'nın yaptığı gibi. Seni bırakmak için değil de sana o an hani hekimsin sana bir şeyin farkındalığını oluşturmak için. Yani sen ya hidroklorotiazite bağlı baş ağrısı demezsen bu sınavda kalmazsın yani. O çok uç bir bilgi çünkü yani. Ama bazen söylüyorlar ya Evet. var. Bunu da yapman gerekiyor mu? Hidroklorotiazit kullanıyor. Bu baş ağrısı yapıyor biliyor musun? Hani o tarz bilgiler veriyorlar yani. Ama bu Hocam için değil yani. Efendim abi. anladım. Abi kardiyologsan veya o branşla ilgileniyorsan sana sorarlar. Şimdi sen o branştan değilsen bu cevabı senden beklemeleri çok saçma bir durum. Evet. Doğrudur, doğrudur. Yani o arkadaş büyük ihtimalle kardiyologtur. O da ekstra bilgi olsun diye vermiştir. Belki hiç sormamışlardır. Yani aslında bu tıbbi sorulara Atkeşbrecht'te cevap veremiyor olmak, yani net cevap veremiyor olmak illaki bir yorum yapılır ama çok şey değil diye anlıyorum ben. Kesinlikle hocam. Yani Ha, çok ciddi bir problem değil diye anlıyorum ben. tabii. Ya ama şöyle yani bir MI tablosu geldiği zaman hiç yoktan bir monaha terapiyi söylemen gerekiyor ya da işte bir pulmoner emboli geldiği zaman bunu nasıl yöneteceğini komisyona göstermen gerekiyor. Ama diyelim ki yani bir podagra geldi ya işte ya aspirin akut dönemde verilmiyor. Yani bunu bilip bilmemen çok önemli değil yani. Ya da işte allopurinol verecek misin, vermeyecek misin? Nasıl vereceksin? Dozu nasıl olacak? Ya 300 miligramlık yarım veririm. Ya bunlar çok önemli değil. Ama hani şeylerde acil vakalarda ya bir politravma geldiği zaman hiç yoktan ya politravmayı alıp işte monitörize edip ondan sonra hiç yoktan bir kranial kanaması var mı yok mu bunu sorgulayıp işte fast ultrasonografi diyorlar. Fast USG yapıp ya da işte bütün vücut komplüte tomografi tarama yapıp yapmayacağını şeye göstermen lazım yani o komisyona. Ama onun haricindeki şeyler çok önemli değil. Çünkü bilim sınavı değil yani kendisi değil. Ama ya hiç çoktan hekimiz bazı şeyleri bildiğimizi de göstermemiz gerekiyor yani. Anladım. Doğru söylüyorsunuz. O yüzden ama diyelim yani bu küçük klinik kaytınları da biliyorsan onlar tabii hoşlarına gidiyor. Yani aa, ya bunu da biliyor şeklinde oluyor. Evet. Anladım. Bakalım. Hayırlısı kısmet inşallah. Dedik sınavını tekrar birinci önceliği dilimizi ölçüyorlar. Yani iki hastayla baş edebiliyor musun, baş edemiyor musun? Hastayı yönetebiliyor musun? Patron sensin. Hasta yönetebiliyor musun, yönetemiyor musun? Ona bakıyorlar. Yani şöyle vakalarda okuyabilirsin. Ya şunu sordular, bilemedim kaldım, çok küçük bir şeydi falan. Aslında ondan kalmıyor onlar yani. Onlar ondan kaldıklarını düşünüyorlar yani. İşte dünkü arkadaş, o simülasyon yaptığım Özbekistanlı arkadaş vardı ya, o kalmış maalesef. Dün konuştuk da hani kendi anlattığından benim anladığım kadarıyla bilemediği için, işte mesela farklı grifleri bilemediği için, ondan sonra şeyleri işte anamnezde birkaç yeri eksik yaptığı için kalmış. Yani dediğine göre, benim anladığıma göre, daha doğrusu onun anlattığından, tıbbi mevzulardan dolayı kalmış yani. Ama Fahbe grifleri bilmeli. Ya da anamnezi oradaki neredeyse yani %90'ını sormuş olması gerekiyor. Zaten şeylerde de o var yani. Hani değerlendirme Bogan'da onlar var yani. Fahbe grifleri bilecek işte. Bütün o anamnez soruları neredeyse hepsini soracak. Aktüel beşiverdaya uygun sorular soracak. Tanı ayrıcı tanıya yönelik sorular soracak. Bunlar zaten var yani. Ama şu yok yani. Hani işte MI geldi hastaya işte hangi stenti koyarsın? Bu soru yok mesela. Böyle bir soru yok. Yani stent tercihin hangisi olur? Ya da bir EKG gösterip ya burada hangi tip MI var? Böyle bir soru yok. Ya da diyelim ki işte hidroklorotiazit baş ağrısı yapar mı yapmaz mı? Bunu bilmene gerek yok yani. Çünkü bunlar yani spesifik. Yani ama o arkadaş büyük ihtimalle kaldığı nokta anamnezde yani şimdi ben kendi tecrübem için söylüyorum. 10 dakika çok önemli. Yani o anamnezi aktüel beşiverde vegetatif anamneze kadar çok önemli. Çünkü o vegetatif anamnezden sonrası zaten ezber onu onlar da biliyor. Yani klasik aynı sorular soruluyor. Yani haben Sie chronische Erkrankungen, gibt es in Ihrer Familie chronische hep aynı. Yani o aktüel beşiver şeyden hastaya İşte Guten Tag'dan başlayıp da vegetatif anamnezin sonuna kadar sorduğunuz orada hasta ile iletişiminiz çok önemli. Orada bir yargı oluşturuyor. Geçip kalmayacağınıza dair. Eğer ki orada geçeceğinize dair bir yargı oluşturmuşsanız diğer yaptığınız şeyleri zaten yani çok önemsemiyorlar. Çünkü hasta iletişimi burada önemli olan onların gözünde. Yani benim kendi şeyim şöyle. Yani protokollerde de okuduğum. Yani ya bana şunu sordular bilemedim kaldım. Daha ziyade daha genel düşünmeli yani hani hastayla iletişimim iyi miydi, hastayı kontrol edebildim mi, hastayı bir sistem içerisinde tutabildim mi çünkü hasta bilerek dağılıyor bazen kendi kendine yani dedesinden bahsetmeye başlıyor, dayısından bahsetmeye başlıyor, hastayı tekrar aktüel beşiverdeye çekebildim mi ya bunlar daha önemli. Evet, bunlar gerçek hayatta da çok önemli. Yani Gerçek evet. hayatta da hastaları bıraksak gidecektiğini anlatacak. Yani evet, önemli olan şeyler o da zaten iletişim. Hocam Yani o gerçek iletişim. orada da şey diyorlar yani ilk 2-3 dakika hasta ne söylerse söylesin kesmeyin cümlesini ama baktığınız uzatıyor. Evet. 3. 4. dakikadan sonra yani özellikle 5. dakikadan sonra kesinlikle hastaya böyle bir şans vermemek gerekiyor. Çünkü bu işi yani hasta aynı şeyi tekrar Yönetebilmek. ederse evet yoksa Yönetebilmek 20 dakikada lazım. süreyi bitirmek gerekiyor yani sorun o. Ya sınavda 5 dakika çok fazla abi. Sınavın 1/4'ü yapıyor neredeyse. Yani baktın iyice dağılıyor hasta. Gereksiz şeylere doğru kayıyor. Hemen İşte o 5 dakika şöyle abi. Zaten hani kendi kendine konuşup sana bir şeyler anlatıyor ya. evet. Zaten o sıra daha yeni giriş yapmış. Zaten problemlerini anlatır. Çok ileri böyle şeyler anlatmaz diye düşünüyorum. Yani şey açısından ne derler? Böyle uçuk kaçık ama belli bir şeyden sonra işte baktın hani istediğini çok aşıyor. O zaman uyarmak lazım. Ya ich interesse mich über diese Thema aber nachdem das Gespräch können wir wieder sprechen. Evet. Deyip yani soruya atılabilir yani. Evet abi. Orada Evet. küçük bir düzeltme yapayım abi. İnteresire zih fü. Fürle kullanılıyor abi. Über değil Ya doğrudur abi. de. Doğru. Hiç itirazım yok abi. Ben hepsine Uber alıştığım için abi. Doğru. Interessieren sich für. Ya, Yani interessiere sich. sich. Interessiere mich. Ich interessiere mich. Für. Fü ya da dafür baktınız neyle ilgilendiğinizi çarpmıyorsunuz. Dafür diye. Tabii. Ya Evet. zaman yine saat 11'de diyelim inşallah. Tamam. Tamam. İnşallah. Görüşmek üzere. Sağlıkla. Gelsin Görüşmek üzere. iyi. Hayırlı cumalar herkese. Görüşmek üzere. Sağ olun, selam.